1. Elihu setzte sein Reed fort und sagt, 2. Away sen manner, hort auf mein Wort, und overstandigen, schenkt mir your aufmerksamkeit. 3. Denn so wider gorman den Geschmack der Spies pruft, so salty das or die bedutung der Wort kritisch unter suchen. 4. Were wollen gemeinsam herausfinden, was wretch massig ist, und unter uns feststellen, was wirklich als gut gelten kann. 5. High ob hat namlich behauptet, sei vollkommen unschuldig, doch Gott habe im sein gerechter Teil verweigert. 6. Fragt sich, aber trotz seins rechts lügen muss, da in ein todlicher Fall getroffen habe, obwohl er kein Verbrechen begangen hat. 7. Wo gibt es einen Mann wie Hiob, der spottend Lastrung so bereitwillig in sich aufnimmt, als wer es wasser? 8. Schließt sich der Gemeinschaft deren, die Boses tun, und pflegt Umgang mit Menschen, die Gott missagten. 9. Den hat behauptet, dass es für einen Menschen keinen praktischen Nutzen habe, wenn er versucht, Gott zu gefallen. 10. Die Schalb hort mir zu, einzigtigen Manner, es ist wollig ausgeschlossen, dass Gott Jemals Bos handelt oder der Allmächtig unrecht beget. 11. Viel mehr Virgilt jedem Menschen nach seinen Taten und last in die Konsequenzen seines persönlichen Lebenswandels spüren. 12. Estate osser frage, das Gott niemals ungerecht handelt und der Allmächtig das recht unter keinen umstanden büht. 13. Wer hat ihm die Verantwortung für die Erde übertragen und wer sonst hat das gesamte Universum so fest gegründet? 14. Wenn Gott nur auf sich selbst achten und seinen Geist so seinen Lebensatem zu sich zurückziehen wird. 15. Dann wird als lebendig Fleisch augenblicklich verhen, und die gesamte Menschheit wird wieder zu Staub werden. 16. Wenn du also Verstand besitzt, dann horche nur zu und akte auf den Inhalt meiner Ausführungen. 17. Konnte jemand, der die gerechte Keit hast, wirklich die Welt regieren oder wagst du es, den absolut gerechten und mächtigen zu verurteilen. 18. Ist es, der zu einem König sagen darf, dass wertlos sei, und zu adligen, dass sei gottlos handeln. 19. Beversucht kein Fürsten und behandelt den Reichen nicht besser als den Armen, da sei all das Werk seiner Hand sind. 20. Sie sterben plötzlich mitten in der Nacht, das Volk gerät in Unruhe und Verget, warin die Mächtigen one menschliches Zutun besitigt werden. 21. Den Gottes Augen beobachten genau die Wege jedes Einzelnen, und sieht jeden Einzelnen Schritt, den ein Mensch unternimmt. 22. Es existiert kein Finsternis und kein so tiefes Dunkel, in dem sich Diogenogen, die unrecht tun, worin verbergen konnten. 23. Gott muss einen Menschen nicht erst lange beobachten oder untersuchen, bever dieser vor ihm zum gerichtlichen Urteil erscheinen muss. 24. Es ist mette die Mächtigen one vorherige untersuchung ihrer Taten und setzt stattdessen anderen ihr Stell. 25. Da ihr Handlungen genau kennt, stirst der sie in einer einzigen Nacht m, so dass sie wollig vernichtet werden. 26. Bestraft sie für ihr Bosheit in einem öffentlichen Ort, wo all Menschen zugen ihres Falls werden können. 27. Dies geschieht, weil sie sich von ihm abgewandt und aufgehört haben, sein Wodge geben in Wedge und Gebot zu beachten. 28. Durch Verhalten sorgten sie dafür, dass der Hilferuf der Armen zu ihm drang, und er hort das Schreien der Unterdrückten. 29. Wenn er jedoch beschließt, Ruhe zu schenken, wer konnte in Dan verurteilen? Wenn sein Angesicht verbirgt, wer kann in Dan noch wahrnehmen? Denik Waterloo ganz Volker und Einzeln Menschen gleichermaßen. 30. Er handelt so, damit kein Gottloser Mensch die Herrschaft übernimmt und das Volk nicht durch Bos Absichten in die Falle gelockt wird. 31. Hat den Jemals Jemen zu Gott gesagt, ich nehme mein Strafen und Word künftig kein Unrecht mehr tun. 32. Oder, lehr du mich das, was ICH selbst nicht erkennen kann, wenn ICH unrecht begann gen habe, wird ICH es nicht wiederholen. 33. Soll Gott etwa nach deinen vorstellungen. Virgilton, nur weil du seine Teile blendst? Du musst die Entscheidung treffen, nicht ICH, sag also, was du weißt. 34. Verstandige Luton Jedeweiser Mann, der mir aufmerksam zuhört, wer den mir sicherlich zustimmen und sagen, 35. Hiobsbricht one war einzigt, und seinen Werten mangelt es in der notigen Überlegung und Weisheit 36. Es wäre wünschenswert, wenn Hiob weiterhin gepracht wird, die sein Einwandenin von Menschen glichen, die Gott blennen. 37. Denn zu seiner ursprünglichen Sundefute nun noch Rebellion hinzu, spottet in Anseramit und macht viel Vorwurf gegen Gott.